طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine geehrten Geschwister und ich heiße herzlich willkommen zu dieser kleinen Unterrichtsreihe Vorbereitung auf den Ramadan. Wir haben letzte Woche die Weisheit, warum wir fasten sollten, gelernt, Alhamdulillah, und wir haben inshallah ta'ala sehr viel davon profitiert. Heute möchte ich über den Lohn des Fastens sprechen. Was ist der Lohn? Was bekomme ich dafür, wenn ich faste? Wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Und die Hadithe sind sehr viele, subhanallah. Ich musste mich wirklich versuchen zu begrenzen, weil wir nicht so viel Zeit haben, dass wir es kurz halten, inshallah ta'ala. Aber auch in diesem Bereich, es wurden so viel geschrieben und so viele Unterrichte gemacht, und das reicht trotzdem noch nicht aus, den Lohn von Fasten, allgemein Fasten, zu beschreiben. Und Subhan al-Malik, der erste Hadith, den wir heute nehmen bezüglich des Lohns des Fastens, der würde uns ausreichen. Wir erinnern uns an den Hadith von letzter Woche, an Abi Hurairah radiallahu an, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. Von Abu Huraira radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Siyamu Junna, das Fasten ist ein Schutz. Fala yarfuth wa la yajhal, er soll nicht obszön oder unwissend reden. Wa in imri'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im. Und wenn ihn jemand angreift oder beleidigt oder beschimpft, soll er sagen, ich bin fastens. Und wir haben das letzte Woche erklärt. Und im selben Hadith heißt es weiter, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Subhanallah. Das Nummer 1 in dem Hadith, da geht es gleich noch weiter. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, der Mundgeruch des Fastenden ist bei Allah angenehmer als der Geruch von Misk. Als der Geruch des schönsten Duftes. Subhanallah. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was du für ihn fastest, für dich ist das Mundgeruch und für ihn ist das das Schönste, was es gibt. Beziehungsweise bei ihm ist es das Schönste, was es gibt. Subhanallah. At-yabu, das heißt, das ist am schönsten riechende. Subhanallah. Besser als Misk. Das Misk wird ihm als Moschus übersetzt, und dann, wenn manche Moschus-Parfüm probieren, sagen sie, das riecht ja ekelhaft. Nein, das ist nicht Misk. Misk ist was ganz anderes, subhanallah. Misk ist was so Schönes, hast du noch nie gerochen. Aber Misk ist ja eine Ibara, ein Zeichen dafür, damit ist gemeint, das schönste Duft, den du jemals gerochen hast, ha? Und der Mundgeruch des Fastens ist bei Allah subhanahu wa ta'ala angenehm. Subhanallah. Das ist schon heftig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith, Allah sagt in diesem Hadith, يَتُرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Er sagt, er verlässt, er unterlässt sein Essen und sein Trinken und seine Gelüste wegen mir, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen mir. أَسْيَامُ لِي. Das Fasten ist für mich. Ist meins sozusagen, das Fasten gehört mir. وَأَنَا أَجْزِيبِهِ, und ich werde es belohnen. وَالْحَسَنَاتُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, und die Hasanat wird verzehnfacht. Beziehungsweise, und eine gute Tat wird verzehnfacht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was ist das? Was ist das für eine schöne Botschaft, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gibt? Er sagt, das Fasten ist für mich. Ist für ihn alleine. Das Fasten machst du nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gibt es keinen bestimmten Lohn. Subhanallah. Es gibt für jede Tat einen Lohn. Bestimmten Lohn. Ja, du machst das, kriegst du so und so viel. Du machst das, kriegst du so und so viel. Wie wenn du einkaufen gehst, Preis ist klar. Ja, du machst das in dieser und dieser Art und Weise, mit dieser und dieser Absicht, mit dieser und dieser Ikhlas, kriegst du so und so viel gute Taten. Aber es ist ja, Allahu Akbar. Das wird uns nochmal verdeutlicht in dem kommenden Hadith an Abu Hurairah radiallahu an, von Abu Hurairah radiallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, kullu amal ibn Adam yudaaf. Kullu amal ibn Adam yudaaf. Al-Hasanatu Ashru Amthaliha ila 700 Dhaf. Er sagt, jede Tat von dem Sohn Adams, also jede Tat des Menschen, wird vervielfacht. Und eine gute Tat ist das wird verzehnfacht. Bis zu 700-fach. Allahu Akbar. Eine gute Tat, die du tust, fast ist eine gute Tat. Und diese wird mindestens verzehnfach bis zu 700-fach. 700, das genügt nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قال الله عز وجل إلا الصوم. Er sagt, außer das Fasten. Wie? Kriege ich für das Fasten nicht bis 700-fach? Nein. Er sagt, إلا الصوم. فإنه لي. Es gehört mir. وأنا أجزي به. Und ich bin derjenige, der es belohnt. يدعو شهوته وطعامه من أجلي. Er verlässt sein Gelüste und sein Essen wegen mir. Und deswegen bin ich derjenige, der ihn dafür belohnt, Subhan al-Malik. Bin ich derjenige, der ihn dafür belohnt. Allahu Akbar. Er lässt sein Essen, sein Trinken, seine Gelüste wegen mir. Das Fasten gehört mir und ich belohne es, wie ich will. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das heißt, dein Fasten ist bei Allah subhanahu wa ta'ala mindestens 700-fach. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn das nicht Gänsehaut macht, wenn das nicht Emotionen hervorruft, wenn das nicht Motivation hervorruft zu fasten, dann weiß ich auch nicht. Mindestens 700-fach. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nein. Keine Minimumgrenze. Ich bin derjenige, der das belohnt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir einen Lohn geben, hast du nicht gesehen und wurde nicht aufgeschrieben. Allahu Akbar. Es wurde nur geschrieben, du hast gefastet. Wie viel du bekommst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir sagen am jüngsten Tag. Alles, was du tust und sagst an guten Taten, wird aufgeschrieben, was du getan hast und wie viel sie wert sind. Außer das Fasten. Das Fasten wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag sagen. Allahu Akbar. Normalerweise hier können wir aufhören, stoppen unseren Unterricht und sagen, das reicht uns. Das reicht uns. Wenn das als Lohn für das Fasten nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Subhanal Malik. Jede Tat vom Menschen ist für ihn selbst. Ist schon bestimmt. Es gibt noch einen anderen Hadith, den ich nicht erwähnt habe. Er ist auch ähnlich. Kullu amal ibn Adam lah. Jede Tat vom Menschen ist für ihn selbst. Alles, was er tut, ist für ihn selbst. Ist schon aufgeschrieben, ist schon fest. Illa saum. Außer das Fasten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wie gnädig ist unser Herr, Subhan al-Malik. Wie gnädig ist unser Herr, Subhan al-Malik. Allahu Akbar. Dieser Hadith, wenn das nicht reicht zur Motivation, dann gebe ich euch noch eine Motivation. Das muss einem Gläubigen schon reichen. Aber ich gebe dir noch eine. Was würdest du davon halten, dass der Fastende, dem Fastenden wird sein Bittgebet nicht zurückgewiesen? Ja Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, an Anas ibn Malik radiallahu an, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam قال, ثلاث دعوات لا ترد. Drei Duas, drei Bittgebete oder von dreien, deren Bittgebete werden nicht zurückgewiesen. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Aber eine Überlieferung hier, er sagt, Da'watul Walid, die Dua von Vater. Ja, für das Kind natürlich. Wa Da'watul Sa'im, Allahu Akbar. Und die Dua von Fastenden, Allahu Akbar. Wa Da'watul Sa'im, die Dua von Fastenden, Subhan al-Malik. Die Dua vom Fastenden. Wa da'watul Musafir. Und die Dua vom Reisenden. Überliefert bei Bayhaqi und Tirmidhi. Subhanal Malik. Das heißt, der Fastende, sein Bittgebet wird nicht zurückgewiesen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Natürlich, wenn die Dua aufrichtig ist. Nicht, dass jemand sagt, ich faste jetzt und dann mache ich so viel Dua für diese Person, dass sie zugrunde geht. Ja, das nicht. Gute Dua ist damit gemeint. Gute Dua. Allahu Akbar. Sagst, Allahumma ghafirli. Sagst, oh Allah, vergib mir. Allahumma ajirni minanar. Oh Allah, rette mich vom Feuer. Sagst, Da sagt sie, Allah, rette mich und meine Familie, leite mich recht, mach Dua, was du willst, wie du willst, während du fastest. Während du fastest. So viel du willst. Vermehrt eure Duas. Macht ganz viel Dua während dem Fasten. Das ist allgemein Fasten. Wir sind noch gar nicht zu Ramadan gekommen. Allahu Akbar. Wie viel Lohn und wir sind noch nicht mehr in Ramadan. Wir sind nicht zu den Hadithen, die zu Ramadan gehören. In einer Überlieferung bei Tirmidhi heißt es, وَالسَّائِمُ حِينَ يُفْتَر. Und dem Fastenden, wenn er sein Fasten bricht. Das heißt, den ganzen Tag über und dann speziell, wenn du dein Fasten triffst. Wenn du dein Fasten brichst. Allahu Akbar. Speziell, und das ist eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung, meine lieben Geschwister. Wenn ihr fastet und ihr brecht euer Fasten, macht Dua. In diesem Moment wird deine Dua angenommen. Allahu Akbar. Und es gibt einen Grund. Der Grund ist deine Freude. Und diese Freude bringt dich zur Aufrichtigkeit. So wie es im Hadith heißt, Lissa immer farhatan. Für den Fasten gibt es zwei Freuden. Farhatun inda fitrih. Wenn er das Fasten, die erste ist eine Freude, wenn er das Fasten bricht. Die erste Freude, wenn er das Fasten bricht. Allahu Akbar. Ja, weil du freust dich auf Essen, auf Trinken und du sagst Allah subhanahu wa ta'ala, danke, dass du mir das gegeben hast. Ja, du wirst jetzt essen und schon am selben Tag wirst du belohnt. Du hast gefasst den ganzen Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt gibt er dir Essen, er gibt dir Rizq. Allahu Akbar. Und noch viel wichtiger und gewaltiger ist der Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Freude, wenn er seinem Herrn begegnet. Warum? Weil dann kriegst du die richtige Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warum? Wir haben gerade gesagt, das Fasten, sein Lohn wird nicht aufgeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala wird es dir geben. Dann wirst du dich richtig freuen, so wie du noch nie gefreut hast. Allahu Akbar. Denn wenn du Allah begegnest und den Lohn, den du siehst, der nicht aufgeschrieben würde, dann wirst du dich freuen, Subhanal Malik. Also eine Freude hast du noch nie erlebt. Allahu Akbar. Und Subhanal Malik, eine kleine Anmerkung. Wenn wir die Leute, die etwas zu essen haben, uns freuen, wenn wir Fasten brechen und Dua machen und dankbar sind, dann denkt bitte an eure Geschwister im Islam, die nichts zu essen haben. Macht Dua für sie. Macht bitte jeden Abend, wenn ihr Fasten bricht, Dua für euch, für eure Familien und dann macht Dua für eure Geschwister, die nichts zu essen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dasselbe Essen, was er euch gegeben hat und noch Besseres ihnen gibt. Macht bitte diese Dua. Ganz wichtig, ich bitte euch von ganzem Herzen daran, dass ihr diese Dua macht für Allah subhanahu wa ta'ala, aufrichtig und ihr werdet sehen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit eurer Dua unsere Geschwister im Islam, die nichts zum Essen haben, damit speisen. Subhanal Malik. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Essen geben im Diesseits und noch Besseres im Jenseits. Allahu Akbar. Ein weiterer Lohn vom Fasten, von allgemein Fasten sind sie immer noch, ist, dass das Fasten für dich am jüngsten Tag ein Fürsprecher sein wird. Allahu Akbar. Und eine Fürsprache, meine lieben Geschwister, ist eine gewaltige Angelegenheit. Ist eine große Angelegenheit. Denn dadurch wird dir Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden vergeben. Und dadurch wird er deine Position im Paradies steigern, erhöhen. Warum? Weil jemand für dich Fürsprache macht. Kann sein, bei dir bleibt noch etwas an Sünden übrig. Und wenn diese Fürsprache nicht wäre, müsstest du vielleicht in die Hölle gehen. Ja, ins Feuer gehen, um diese Strafe abzusitzen, die du hast. Aber dann kommt das Fasten, ja, so wie es im Hadith heißt, an Abdullah ibn Amr radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal, von Abdullah ibn Amr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Siyamu wal-Qur'anu yashfi'ani lil-Abdi yawm al-Qiyamah. Das Fasten und der Koran werden ablegen für den Diener am jüngsten Tag. Yaqulus Siyam, dann wird das Fasten sagen, Ey Rabbi, o mein Herr, mana'atahu ta'ama wa shahawata bin nahar, fashfi'ani fih. Er sagt, ich habe ihn vom Essen und von seinen Gelüsten am Tag abgehalten. So lass mich für ihn Fürsprache, Fürbitte einlegen. Allahu Akbar. Und der Koran sagt, und ich habe ihn vom Schlafen in der Nacht abgehalten. Warum? Weil du stehst in der Nacht, weil der Koran hat, weil der Koran in seinem Herzen, der kann nicht nachts schlafen. Der muss stehen und lesen. Erstens, damit das Hifz bleibt. Und zweitens, diese Nachtgebete, wo du Koran liest, ist das ganz anderes. Das ist die Süße. Darin schmeckt man die Süße des Glaubens. Darin findet der Gläubige seine Ruhe. Allahu Akbar. Sagt er, verschwi'ni fi, fayashfi'an. Und er wird sagen, lass mich Fürbitte gewähren, Fürbitte sprechen. Und es wird ihnen beiden erlaubt, Fürsprache zu ergeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist das Fasten. Und das ist der Koran. Sie kommen Fürsprache für dich einlegen. Subhan al-Malik. Und es gibt einen anderen Hadith, der mir spontan einfällt, ist, wenn du ins Grab gelegt wirst. Und Munkar und Nakal, die zwei Engel des Grabes kommen. Und einer ist schwarz und einer ist blau, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das beschreibt. Und ihre Stimme sind wie Donner und Blitz. Und sie werden versuchen, dich aufzuwecken. Mit Horror, mit Schmerz und so. Aber dem Gläubigen, der wird immer, wenn sie näher kommen und sie wollen dich aufwecken, dann kommt von einer Seite das Gebet, sagt, lass ihn, er hat viel gebetet. Dann versuchen sie von der anderen Seite. Dann kommt Zakat, sagt ihn, lass ihn, er hat seinen Zakat gegeben, lass ihn ein bisschen ausruhen. Und wenn sie kommen von der anderen Seite, dann kommt das Fasten. Sagt, lass ihn, er hat gefastet für Allah. Bis sie sich beruhigen, geht das so weiter. Und dann beruhigen sie dich und sie wecken dich ruhig und sanft auf. Allahu Akbar. Das ist für den gläubigen Diener. Und da kommt das Fasten auch als Fürsprache, als jemand, der sich als Schutz für dich, subhanallah. So wie es im nächsten Hadith heißt, an Abi Huraira radiallahu an, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, von Abu Huraira berief, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-siyamu junna, das haben wir schon gelernt, das Fasten ist ein Schutz. Wa hisnun hasinun minan nar. Und eine undurchdringliche Festung vor dem Feuer. Allahu Akbar. Wenn du fastest, Ramadan, und Montag und Donnerstag, und die drei weißen Tage, und alle Sonderdinge, was du gibst, dann bist du von Ahlus Siyam. Und dann bildet das Fasten um dich einen Schutz. Selbst wenn du ins Feuer geschmissen werden würdest, würde dir nichts passieren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hisnun hasinun minan nar. Eine undurchdringliche, unzugängliche Festung vor dem Feuer. Allahu Akbar, was für ein Lohn für das Fasten. Nur weil ich faste, na'am. Es ist nicht nur, weil du fastest. Du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben das gelernt, du unterlässt halal für Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, wie ist es dann, wenn du haram unterlässt für Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von Abu Sa'id al-Khudri überliefert, man sama yawman fi sabilillah, wer einen einzigen Tag für Allah fastet, ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa. Allahu Akbar. Und für Riwaya, ba'ada. Er sagt, wer einen einzigen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala fastet, dem wird Allah 70 Herbste, das heißt 70 Jahre, sein Gesicht vom Feuer entfernen. Allahu Akbar. Ein Tag? Du fastest einen Tag, einen einzigen? Und 70 Jahre wird dein Gesicht, das heißt du, nicht nur dein Gesicht, das heißt dein Gesicht und dein Körper nicht, nein, du bist damit gemeint. Einen Tag für Allah fasten, du wirst 70 Jahre vor im Feuer entfernt. Subhanallah, wir fasten im Ramadan 30 Tage, mindestens 29. Subhanallah, rechne das aus. 30 mal 70. Subhanallah, 2700. Subhanallah. 30 mal 70. 2700 Jahre einmal im Jahr fasten. Wird dein Gesicht, wirst du vom Feuer entfernt. Subhanallah. Allahu Akbar. Ein Hadith bei Muslim. Subhanallah. 70 Jahre. 70 Jahre. Und dabei ist das Feuer uns näher als unsere Schuhsohlen, wie es im Hadith heißt, qala sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wa an-naru mithlu dhalik. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith Sahih Bukhari, Das Paradies ist euch näher als einem von euch seine Schuhsohle. Wie nah ist deine Schuhsohle dir? Allahu Akbar. Deine Schuhe, wie nah sind sie dir? Und das Feuer genauso. Das Feuer genauso. Das heißt, Jannah und Nar, die sind dir ganz nah. Die sind dir ganz nah. Du kannst entweder da rein oder da reintreten. Aber einen Tag fasten entfernt dich 70 Jahre. Allahu Akbar. Wohin gehst du, wenn du nicht ins Paradies, wenn du nicht ins Feuer gehst? Das heißt, du wirst nicht nur 70 Jahre, das ist interessant, du wirst nicht nur 70 Jahre vom Feuer entfernt, nein, du wirst 70 Jahre zum Paradies näher gebracht. Allahu Akbar. Es gibt nur am jüngsten Tag Feuer oder Paradies. Es gibt nicht etwas anderes. Das heißt, wenn du von da entnommen wirst und 70 Jahre entfernt, dann gehst du nur in Richtung Paradies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und das ist interessant, subhanallah. Das ist für allgemein Fasten. Wir sind immer noch nicht in Ramadan, die Belohnung für Ramadan angekommen. Subhanallah. Und hier der Hadith bezüglich Fasten, er sagt: وَمَنْ صَامَ يَوْمًا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Wer einen Tag fastet, weil er das Angesicht Allahs begehrt und er stirbt an diesem Tag, dem wird der Eintritt ins Paradies gewährt. Oder er tritt ins Paradies ein. Er tritt ins Paradies ein. Hadith bei Ahmed. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wie gewaltig ist das? Ja, wie gewaltig ist das? Der Lohn für das allgemeine Fasten. Das war allgemein, das heißt freiwillige Fasten. Ja, und Pflichtfasten. Und bei Allah sind die Pflichttaten besser und mehr belohnt als die freiwilligen Taten. Wo ist der Beweis? Der Beweis ist im Hadith. Oder wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener nähert sich mir mit nichts anderem, außer das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Diener nähert sich mir nichts mit anderem, mit nichts anderem, außer mit dem, was ich hier zu. Das heißt, du kannst Allah nur näher kommen mit dem, was er dir zur Pflicht gemacht hat. Und dann sagt er weiter, und dann macht er weiter freiwillige Taten, bis ich ihn liebe. Und so weiter. Der Hadith ist bekannt. Subhanallah. Das heißt, die Pflichttaten sind besser und gewaltiger bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, inna fil jannati baban, wahrlich im Paradies gibt es eine Tür, yuqalu lahu ar-rayyan. Sie wird ar-rayyan genannt. Sie wird was? Ar-rayyan genannt. Merkt euch diesen Namen. Ar-rayyan. Was mit dieser Tür von Jannah? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum." Allahu Akbar. Sagt, von dieser Tür gehen nur die Fastenden rein am jüngsten Tag und niemand anderes kann durch diese Tür reingehen. Wenn du von den Leuten, von den Fastenden bist, von den fastenden Leuten, deren das Fasten wichtig war, den Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt hat zu fasten, die viel gefastet haben, sie werden am jüngsten Tag von diesem Tor gerufen. Und sie treten von diesem Tor ein und von diesem Tor dürfen nur die Fastenden eintreten. Subhanallah. Allahu Akbar. Dann sagt er weiter, yuqalu ayna sa'imun. Es wird gesagt, wo sind die Fastenden? Fayaqumun. Und sie stehen auf und gehen. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Und kein anderer tretet durch sie ein, außer die Fastenden. Dann sagt er, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقْ. Allahu Akbar. Und wenn alle Fastenden eingetreten sind, أُغْلِقْ, wird das Tor geschlossen. Fertig, von diesem Tor kannst du nicht mehr ins Paradies gehen. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدْ. Und keiner wird mehr danach reingehen. Subhanallah. Und in einer anderen Überlieferung, فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقْ. Und wenn der letzte von ihnen eintritt, wird verschlossen. Man dakhala fihi, Allahu Akbar, man dakhala fihi shariba. Ha? Wa man shariba lam yadhma'u abada. Allahu Akbar. Und wer von diesem Tor reinkommt, der trinkt, der bekommt einen bestimmten Trank. Er trinkt dies und wer das trinkt, der wird danach nie wieder dursten. Allahu Akbar. Nie wieder wirst du danach jemals wieder Durst haben. Subhanal Malik. Was für ein Lohn! Das für den Fastenden, Allahu Akbar, das für den Fastenden, Subhan al-Malik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und das ist für jemand, der viel fastet. Das sind für jene, die das Fasten lieben, denen das Fasten leicht gemacht wurde. Subhanallah. Und es gibt genug Möglichkeiten, ins Paradies zu kommen. Subhanallah. Das waren allgemein über das Fasten. Und inshallah ta'ala, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, reden wir über die Belohnung von Ramadan. An Abi Hurairah radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فم أبو هريرة überliefert dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte إذا جاء رمضان wenn der Ramadan kommt was ist dann يا رسول الله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الله أكبر dann werden die Tore des Paradieses geöffnet وغلقت أبواب النار dann werden die Tore des Feuers geschlossen. وَصُدِّفَتْ الشَّيَاطِينَ und die Teufel, die Shayatin, die Satana werden in Ketten gelegt. Allah Akbar. Hadith bei Muslim. Hadith bei Muslim. وَفِي الرِّوَيَا in einer anderen Überlieferung إِذَا كَانَ رَمَضَان wenn es Ramadan ist, فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ dann werden die Tore der Barmherzigkeit, das heißt vom Paradies geöffnet. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ und die Tore von Jahannam werden verschlossen. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ und die Shayatin werden in Ketten gelegt. سبحان الملك. Allahu Akbar. Was heißt das? Wenn wir uns den Hadith genau anschauen. Heißt das, das ganze Jahr über sind die Tore vom Paradies geschlossen? Naam. Und die Tore vom Höllenfeuer geöffnet? Naam. سبحان الملك. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Das ist, was die Gelehrten sagen dazu. Sagen, das ganze Jahr über sind die Tore des Paradieses geschlossen. Außer an bestimmten Ereignissen, wo es Überlieferungen gibt. Aber das ein anderes Mal, inshallah. Aber sonst sind die Tore des Feuers geöffnet. Ja, die Tore zum Schlechten ist einfach. Und die Tore zum Paradies ist schwer. Deswegen sind sie verschlossen. Und die Schayatin laufen frei rum. Aber in Ramadan, dieser gesegnete Monat, da werden die Tore vom Höllenfeuer geschlossen. Das heißt, die schlechten Taten fallen einem schwer. Allahu Akbar. Die Schayatine sind gefesselt, die können dich nicht mehr beflüstern. Allahu Akbar. Zusätzlich dazu, die guten Taten fallen dir einfach. Allahu Akbar. Was für ein Monat, der auf uns zukommt. Was für ein Monat, der uns erwartet. سبحان الملك ein gesegneter Monat wie der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك zu euch ist Ramadan gekommen oder zu euch kommt Ramadan zu euch kommt ein gesegneter Monat شهر مبارك ein gesegneter Monat فرض الله عز وجل عليكم الصيام darin hat er euch das Fasten vorgeschrieben تفتحوا فيه أبواب السماء in ihm werden die Tore des Himmels geöffnet. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ in ihm werden die Tore des Feuers geschlossen. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ und von ihnen werden die großen Satanen gefesselt. سُبْحَانَ اللَّهِ und dann sagt er weiter, Allahu Akbar. Wenn das nicht genügt, meine lieben Geschwister von Ramadan, wenn das nicht genügt und wenn jemand immer noch demotiviert ist, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier weiter. Und dieser Hadith ist gewaltig. Er sagt hier weiter: Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Man hurima khayraha faqad hurim. Er sagt: In ihm gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Und man hurima khayraha faqad hurim. Wer dies nicht erlaubt wurde, dem wurde es nicht erlaubt. Subhanallah. Dem wurde es nicht erlaubt. Dem wurde es verboten. Er redet über Laylatul Qadr. Die Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Subhanallah. Subhanallah. Wir kennen alle die Vers. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wir haben den Koran in Laylatul Qadr herabgesandt. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Was weißt du über Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Allahu Akbar. Diese Nacht ist besser als 1000 Nächte. Und wir werden speziell einen Unterricht über Laylatul Qadr بإذن الله تعالى machen. خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر. سبحان الله. Und dieser Monat ist noch gesegnet, weil in ihm wurde der Koran herabgesandt. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Subhanallah. Subhanallah. Der Koran wurde herabgesandt in dieser Nacht. Der Koran wurde herabgesandt in dieser Nacht. Jetzt wird einer sagen, ja, aber Michael, aber der Koran wurde doch in 23 Jahren herabgesandt. Wie kann es sein, dass er in dieser Nacht herabgesandt wurde? Zwei Meinungen gibt es dazu, die sich nicht widersprechen. Erstens, da hat es angefangen, dass der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, die erste Offenbarung ist in Laylatul Qadr in Ramadan gekommen. Nummer eins. Und Nummer zwei ist das, was die Gelehrten in den Tafsir-Wissenschaften sagen, ist, dass der Koran von über dem siebten Himmel zum ersten Himmel herabgesandt wurde, komplett, als ganzes Stück. Und dann von da, Stück für Stück, Jahr für Jahr, teilweise herabgekommen ist auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber das, inshallah ta'ala, werde ich euch, wenn Allah es erlaubt, speziellen Unterricht auch mal machen über dieses Thema. Ist sehr interessant, sowas. Allahu Akbar. Und wenn das nicht reicht, wenn du noch Furcht hast, wenn du Angst hast, und du solltest Angst haben, dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister, möge Allah uns von ihnen machen. Er sagt, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a. Allah hat bei jedem Fastenbrechen Utaqa. Utaqa sind diejenigen, die vom Feuer freikommen. Wann? Bei jedem Fastenbrechen. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَى. Und das in jeder Nacht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für ein Monat. Was für eine Belohnung. Subhanallah Malik. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdih. Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Wadhalika fi kulli layla. Anders gesagt, Allah rettet bei jedem Fastenbrechen. In jeder Nacht, jeden Tag, jede Nacht, jeden Abend, wenn du Fasten brichst, Menschen vor dem Höllenfeuer. Eine bestimmte Anzahl. Jede Nacht. Allahu Akbar. Möge Allah uns von ihnen machen. Möge Allah euch und mich von ihnen machen. Subhanallah. Jede Nacht, wenn wir fasten und brechen, hat Allah subhanallah bestimmte Leute geschrieben, dass sie vom Feuer gerettet werden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Der Hadith bei Ahmed und Sheikh Albani sagt dazu, ist Hassan, ist sahih. Subhanallah. Wenn diese Sachen nicht reichen als Lohn, wenn diese Sachen nicht reichen, gibt es noch mehr? Naam. Gibt noch mehr, subhanallah. An Ebi Hurairah radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wer den Ramadan gläubig, voller Iman und mit Erwartung auf den Lohn, also dass er erwartet, er glaubt daran und er will den Lohn davon, fastet den kompletten Ramadan, dem werden alle vorherigen Sünden, die er begangen hat, vergeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alle vorherigen, damit sind natürlich alle kleinen Sünden gemeint. Das erklärt uns der andere Hadith, der jetzt kommt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, As-salawatul khamsu wal-jum'atu ila al-jum'a wal-ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم. Er sagt, die fünf täglichen Gebete, also von Gebet zu Gebet, والجمعه الى الجمعه und von Jumma zu Jumma und von Ramadan zu Ramadan, sie löschen aus, was zwischendrin ist. Sie löschen aus, was zwischendrin ist an kleinen Sünden. Er sagt, إذا اجتنب الكبائر. Wenn die großen Sünden, wenn man sich von den großen Sünden fernhält. Denn große Sünden brauchen Taube, aufrichtig von deinem Herz, dass du dich davon entfernst, da nicht mehr zurückkehrst und so weiter. Und die Taube, die Regeln dafür sind klar, wir haben leider keine Zeit, um alles zu erklären. Subhanallah. Das ist das Ramadan. Allah, du fastest Ramadan Und komplett, falls noch Sünden übrig sind, weil täglich, fünf täglichen Gebete löschen dir schon alles. Von Jumma zu Jumma, wenn noch was übrig bleibt. Und dann noch von Ramadan zu Ramadan, Allahu Akbar. Das heißt noch, wenn noch was übrig geblieben ist von letzten Ramadan bis diesem Ramadan, du fastest es weg. Subhanallah. Was für eine Reinigung. Reinigung des Körpers, Reinigung der Seele, Reinigung der Herzen, Reinigung der Sünden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für ein gewaltiger Monat. Was für ein gewaltiger Monat. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, dass wir Ramadan erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die er vom Höllenfeuer rettet. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Ramadan mit vollem Iman und hoffen auf den Lohn fasten lassen, auf dass er uns unsere Sünden vergibt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, uns zu verbessern, uns zu einem guten Charakter machen, uns besser machen, als wir reingekommen sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.